war, Barakallahu fikum. Wie wir bereits gesagt haben, inshallah ta'ala, wenn wir ab jetzt samstags unsere Vorträge in Akida machen. Könnt ihr auch sagen, das haben wir mit uns gesagt? Schauen wir. Das werden wir uns inshallah ta'ala noch ausmachen. Wollen wir loslegen? Inshallah. Hi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa al-Aqibatu lil-Muttaqeen, wa la udwana illa ala al-Zalimeen, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Was brauchst du aus mir? Ein Stück. Dort gibt es Schritte. Ja. Entschuldige, wir werden, wie gesagt, inshallah, Samstag unsere Vorträge in Aqida machen, in Tawhid. Was ist los? Nur ein Kissen aufladen muss. Lass es runter, du wirst das Ganze nicht halten können, sonst wird dir der Arm wehtun. Oder lehne es an diesem Plastikzeug da. Barakallahu fikum. Tawhid ist das Wichtigste, was es gibt. Wenn man Tawhid nicht kennt, ist man kein Muslim. Okay? Wenn man Tawhid nicht kennt, aus Unwissenheit ist man nicht entschuldigt, man ist trotzdem ein Kafir. Okay? Wenn jemand jetzt kommt und sagt, ich bin ein Muslim, er hat keine Ahnung im Tawhid, im Sinne, dass er den Tawhid in Tat umsetzt. Okay? Wir reden nicht jetzt von Begriffen. Er kennt bestimmte arabische Ausdrücke nicht auswendig. Oder er kennt bestimmte arabische Wörter nicht. Darüber reden wir nicht. Okay? Sondern wir reden, derjenige, der den Tawhid in Tat nicht umsetzt, in Praxis umsetzt, so einer ist Kafir, auch wenn er ein Jahil ist, auch wenn er kein Wissen hat, auch wenn er unwissender ist, ist er trotzdem ein Kafir. Ja, er ist kein Muslim. Damit du Muslim wirst, musst du dich vom Schirk lossagen. Und den Tawhid praktizieren. Wenn du das nicht machst, bist du kein Muslim. Barakallahu fikum. Tawhid und Schirk sind zwei gegensätzliche Sachen. Okay? Wenn Schirk da ist, ist Tawhid weg. Wenn Tawhid da ist, ist der Schirk verschwunden. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen ist das Wichtigste, was einer lernen muss. Alle anderen Taten hängen von Tawhid ab. Alle Taten, dein Gebet. Es gibt Leute, er betet sein ganzes Leben lang. Er betet fünfmal am Tag sein ganzes Leben lang. Und am Ende stirbt er als Kafir und kommt in Jahannam. Mit Allahs Tabaraka wa ta'ala Gerechtigkeit. Warum ist das so? Ja? Weil er was gelernt hat. Was sind die Erkan al-Islam. Bunya al-Islamu ala khamsin. Shahadatin an la ilaha illallah. Der Islam ist aufgebaut auf fünf Sachen. Shahadatu an la ilaha illallah, sagt der Prophet alayhi salatu wasalam. Der Islam, die Religion ist aufgebaut auf fünf Sachen. Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wie wird diesen Tierkenkram müssen wir ausprobieren? Na, macht's so, ist wurscht. Kannst du, wenn du nicht so machst, wird das. Da ist das der. Bismillah. Soll ich dich aufheben? Der Professor sagt, Islam ist aufgebaut auf fünf Sachen. Erste Shahada, la ilaha illallah. Shahada. Nicht aussagen, sondern bezeugen, dass du Zeuge bist für eine Sache. Du sagst, ich bin Zeuge. Ja? Darüber reden wir noch, inshallah. Dann die zweite Sache, Iqamus Salah, das Verrichten von Gebet, wa Itau Zakah, und das Zahlen von Zakah, wa was? Wa Saumu Ramadan, wa Hajj al-Bayti bin Istata'a ilayhi Sabila, und Ramadan fasten, den Monat Ramadan fasten, und Hajj machen für den, der die Möglichkeit dazu hat. Viele Leute haben das allererste Shahadatu la ilaha illallah übersprungen. Haben gleich, hat gebeten gelernt und er betet. Aber Shahada hat er nicht. Tawhid hat er nicht. Und Tawhid ist Schart aller Taten. Tawhid ist Voraussetzung, dass alle Taten, die du machst, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie akzeptiert. Okay? Der Schirk, wenn er sich mit einer Tat vermischt, es zerstört die Tat. Ja? Deswegen werden wir inshallah ta'ala Tawhid lernen. Barakallahu fikum. Wir haben Tawhid oft gelernt. Wir haben 2000 irgendwann einmal Vorträge in Tawhid gemacht. Sehr viele. 50, 60. Dann haben wir in einer anderen Moschee wieder Tauhid gemacht für neue Brüder. Und dann in einer anderen Bezirk, in einer anderen Moschee, noch einmal Tauhid. Es kommen immer wieder neue Brüder. Ja? Man sieht an ihnen, dass sie Islam, dass sie Koran und Sunna lieben, dass sie Allah und seine Propheten lieben. Aber sie haben keinen Ilm. Und es ist nichts Schlechtes, dass man sagt, ich habe keinen Ilm im Islam. Ganz besonders, wenn du hier in Österreich aufgewachsen bist, in einem Land des Kufrs und des Schirks, wo alles Üble gut ist und wo alles Gute für schlecht und für Extremismus erklärt wird. Dann ist ja kein Wunder, dass da nicht irgendwas stimmt. Du musst deine Religion lernen. Wenn du Muslim sein möchtest, musst du den Islam lernen. Und ganz besonders an erster Stelle Tauhid, Barakallahu Fikum. Ja? Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Ja? Es gibt zwei Arten von Jahle. Ein Jahil, ein Unwissender, der weiß, er ist ein Jahil. Okay? Das ist ein Unwissender, halas. Vielleicht konnte er nicht lernen. Vielleicht gab es niemanden, der es ihm beibringt. Aber es gibt noch eine andere Art von Jahil, den nennt man Jahil al-Murakkab, der doppelte, gefaltene Jahil. Das ist derjenige, er ist ein Jahil, ein Unwissender, er aber selbst glaubt, er weiß alles. Und das ist die schlimmste Sorte von Jahil. Ja? Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass wir Jahile sind, weil so ein Jahil ist ein doppelter Jahil. Erstens, er glaubt, er weiß was. Wenn du glaubst, du weißt es, wieso sollst du dann lernen, wenn du überzeugt bist, dass du es weißt? Ja? Deswegen, die meisten sogenannten Muslime, die sich zum Islam bekennen, sind was? Jahile, Jahle al-Murakkaban. Ja? Das sind, die sind doppelte Juhal. Weil die meisten jetzt, nimm dir irgendeinen Muslim, einen Türken oder Albaner oder Bosnier oder was weiß ich was. Beginn ein bisschen über Islam. Er glaubt, er weiß alles. Ach, was willst du mir erzählen? Du hast mit... Ach so, was? Kein Problem. Weil du so klug bist und so intelligent bist. Yawmul Qiyamah wird Allah unter uns richten. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Allah ist nicht ungerecht, tabaraka ta'ala. Allahs Gerechtigkeit wird sich verwirklichen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Auf jeder Mann seiner Haut wird sich Allahs Gerechtigkeit verwirklichen. Allah wird tabaraka wa ta'ala niemals zulassen, dass derjenige, der Koran gelernt hat, der die Sunna des Propheten gelernt hat und das beides praktiziert hat in seinem Leben, und er hat sich richtig schikanieren lassen in dieser Dunya wegen Koran und Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala wird so eine Person und eine, der sich keinen Gedanken gemacht hat über Allah und seinen Propheten, der nichts mit Koran und Sunna zu tun haben wollte in dieser Dunya, dass die beiden morgen zusammen im Paradies sein werden. Eben, dann wird das niemals passieren. Dann wäre das ungerecht. Einer, der sein ganzes Leben wurde verfolgt und eingesperrt und geschlagen und schikaniert und getötet, so einer soll gleich sein wie einer, der sich den Kuffar angepasst hat. Er lebt als Kafir. Nur sagt er, ich heiße Mohammed, ich heiße Fatih, ich heiße Omar, ich heiße Sultan, ich heiße... Und ich glaube an Allah. Spar dir das für Yawmul Qiyamah. Das wird dir in Jahannam gar nichts nützen, was du glaubst. Was du denkst, es zu glauben. Du bist ein Munafik. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über die Munafikin: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa kad umiru an yakfuru bih. Siehst du nicht diejenigen, die behaupten, yaz'um in der arabischen Sprache, za'ama yaz'um bedeutet, er behauptet etwas, er glaubt etwas, aber in Wirklichkeit ist es das Gegenteil. Ja? Ist kein Problem, wenn die Musik ausgeht, können Sie ja aufmachen. Wenn die wieder angeht, müsst ihr wieder zumachen. Ja? Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Munafikin: Siehst du nicht diejenigen, die behaupten, sie würden an das glauben, was dir offenbart wurde und was vor dir offenbart wurde? Sie wollen das Gericht des Taghuts. Sie wollen, dass der Taghut unter ihnen richtet. Ihnen wurde aber befohlen, dass sie sich von dem Tagut distanzieren, dass sie Kufr in diesem Tagut machen. Wahrlich, der Shaitan will sie in eine weite Irre führen. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Deswegen in unserer Zeit, die Leute kommen und sagen, wir glauben an Allah. Wir glauben an das, was Allah offenbart worden ist. Wie glaubt ihr an Allah und an das, was Allah offenbart hat? Ihr seid aber im Leben offensichtlicher Kuffar. Ihr lebt Kuffr. Kuffr ist in eure Taten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِكَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Und wer einem Volk ähnelt, er gehört zu ihnen. Barakallahu fikum. Wir werden inshallah ta'ala mit einer leichten Sache anfangen. Eine wichtige Sache. Merkt euch diese Sache gut, inshallah ta'ala. Manche, natürlich viele von euch, kommen, nicht weil sie diese Sache nicht kennen. Bei anderen bin ich überzeugt, dass sie nicht kennen. Ich bin überzeugt, dass einige von euch diese Sache nicht kennen. Weil sie haben es vorher nicht studiert. Sie haben es vorher nicht gelernt. Aber andere wiederum, ich weiß es, inshallah ta'ala, dass sie diese Sachen kennen. Sie brauchen eine Auffrischung oder sie brauchen die richtige Methode, eine wie nennt man das, also Schulmethode, okay? Oder Lernmethode, barakallahu fikum. Wie sie die richtige Methode lernen, um es morgen jemandem weiterzubringen. Weil wie Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat jeden mit einer bestimmten Gabe erschaffen. Für eine Sache, der er fähig ist. Okay? Und Allah, wie Imam Malik rahimahullah ta'ala sagt, einigen Leuten hat Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, inna Allah ja'ala rijalan mafatiha lil khayri maghalika lil sharr wa ja'ala mafatiha lil sharri maghalika lil khayr. Allah subhanahu wa ta'ala hat Männer erschaffen. Die sind, Mefatih ist Jem, Miftah. Was ist Miftah? Schlüssel. Mefatih ist Mehrzahl, Schlüssel. Wenn wir sagen Mehrzahl, Schlüssel, dann bedeutet das automatisch Mehrzahl? Türen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Männer erschaffen. Sie sind, bei ihnen sind die Schlüssel für die Türe des Khairs. Ja? Es gibt viele Türen des Khairs, des Guten. Okay? Und er hat... Megalik ist das Gegenteil von Miftah. Etwas, womit man zuschließt. Das ist in Wirklichkeit auch ein Schlüssel, aber... Ein Schloss. Barakallahu fikum. Ja? Es gibt Männer, die haben die Schlüssel für die Türen des Reichs. Und sie haben die Schlüssel für die Türen des Chefs im Sinne, dass sie sie schließen. Die bösen Türen schließen sie und die guten Türen, sie haben die Schlüssel davon. Dann sagt Imam Malik über diesen Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam. Manche Männer, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Tür des Gebetes eröffnet. Okay? Aber Allah hat ihnen nicht die Tür des Fastens eröffnet. Er kann beten. Wir reden nicht vom Pflichtgebet. Der nicht fünfmal am Tag betet, ist kein Muslim. Er ist ein Kafir. Sondern wir reden von jemandem, der fünfmal am Tag betet, seine Wajibat, Faraid, die Farsgebete, die Pflichtgebete betet er. Darüber reden wir nicht. Sondern wir reden mehr als das. Er betet alle Sunnen, er betet Nawafil, Nafila, und er betet Nachtgebet zum Beispiel. Er betet zum Beispiel, jedes Mal, wenn er in die Moschee kommt, er betet zwei Rekka. Okay? Er betet viel, Allah hat ihm diese Tür eröffnet. Aber dafür hat er ihm die Tür des Fastens geschlossen. Für ihn ist die Tür des Fastens nicht geöffnet. In welchem Sinne? Dass er Ramadan nicht fastet, oder was? Nein, sondern mehr als Ramadan fastet er. Er fastet nur im Ramadan. Ja? Manchen Leuten hat Allah subhanahu wa ta'ala die Türen des Fastens eröffnet. Okay? Er fastet, Alhamdulillah, das ist eine Sache für ihn. Allah hat ihn, Alhamdulillah, diese Sache erleichtert. Aber auf der anderen Seite hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Tür des Betens eröffnet. Er betet zwar Wajibat, aber bei den freiwilligen Gebeten, dann gibt es Männer, Allah hat ihnen die Tür des Dschihads geöffnet. Er ist ein Mujahid, Allah hat ihn dafür, mashallah, erschaffen. Aber dafür hat er ihn die Tür der Sadaka geschlossen. Sadaka gibt es nicht. Mafi. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Leute, Allah hat ihnen die Tür der Sadaka geöffnet. Aber dafür hat er nicht die Tür des Jihad geöffnet. Imam Malik rahimahullah ta'ala sagt, und ich bin überzeugt, Allah hat mir die Tür des Ta'lims eröffnet. Das Beibringen. Dass ich den Leuten Ilm beibringe. Sagt Imam Malik, ich bin überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Tür eröffnet hat. Dass ich den Leuten Ilm beibringe. Jetzt wird jemand kommen und sagt, Halas, ich kenne mich mit Tauhid ziemlich gut aus, Alhamdulillah. Wer sich nicht mit Tauhid auskennt, ist kein Muslim. Das ist eine Tatsache, Shabab. Ja? Wer es als solches akzeptiert, er wird Tauhid auch lernen. Aber derjenige, der kommt und sagt, was redet dieser Hodja, er redet, das ist... Ja? Und er kommt und sagt, wo ist der Unterschied zwischen uns und zwischen den Schia? Die Schia haben keine... ihre Akida ist richtig... So einer ist ein Kafir und weiß nicht, was ein Muslim ist. Kafir. Wallahi, dieses Wort sollte man sich aneignen, ganz besonders in unserer Zeit, wo die meisten Kuffar sind. Ist das verboten zu sagen? In Ohren der Murjia, in Ohren der Leute, die mit der falschen Akida, diese Sekten. Kafir, du darfst niemandem sagen, ist ein Kafir. Die sind so weit gegangen, du darfst nicht sagen, die Christen sind Kuffar. Die Juden sind nicht Kuffar. Wie willst du dann sagen, Schia sind Kuffar, aber Schia sind schlimmer als Juden und Christen? Subhanallah. Heute habe ich gesehen ein Video aus Irak. Schia, la'anahumullah. Wir würden so etwas niemals machen. Wir würden so etwas nicht einmal mit einem Juden machen. Wir würden so etwas nicht einmal mit einem Majusi machen. Wir würden so etwas nicht einmal mit einem Tier machen, wallahi ladim. Sie haben einen Mann gefangen, nur weil er Omar heißt. Nur weil er Omar heißt, sie nehmen so riesige Steine und zerschmettern seinen Kopf und seinen Körper und machen und dann begießen sie ihn mit Benzin und zünden ihn an. Eine Horde von Soldaten des Scheitans. Na, Shabab, es ist an der Zeit, dass die Muslime ihre Augen aufmachen, Koran und Sunna lernen, ihre Religion lernen, es in Tat umsetzen und la yakhafuna fillahi lawmata laim, dass sie nicht fürchten, was die Leute über sie sagen. Ja? Allah beschreibt so Mu'minin, yuqatiluna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Sie kämpfen auf Allahs Wege und sie fürchten nicht den Tadel der Tadelnden. Die Leute bellen wie Hunde, sollen sie auch weiter bellen. Ja? Wenn es dunkel wird, was machen die Hunde? Sie bellen auf die Sterne. Aber Stern ist weit entfernt und sehr leuchtend. Und ein Hund bleibt ein Hund, ein Köpek, ein Kelb. Ja? Deswegen sei du wie ein leuchtender Stern in der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Hunde sollen weiter bellen, wie das Ader ist von Bellen. Ein Hund bleibt ein Hund. Ja? Manche Brüder, wie gesagt, sind gekommen, weil Allah ihnen, inshallah ta'ala, jeder muss das selber wissen, diese Tür geöffnet hat. Bin ich, habe ich das Zeug, inshallah ta'ala, morgen ein Lehrer zu sein. Nicht Lehrer in diesem Sinne, sondern Lehrer muslimischer, der Muslimen Islam beibringt. Ja? Dann kommen sie und lernen. Wir lernen eine Schulmethode, nicht irgendeine Methode. Schulmethode, Tawhid al-Muyassir. Tawhid leicht gemacht. Ja? Tawhid leicht gemacht. Alles. Bismillahirrahmanirrahim. Lass mein Buch da. Wir haben viel, das war nur eine kleine Einführung, inshallah ta'ala. Wir werden vielleicht eventuell nächstes Mal, so war Allah uns hilft, Bismillah, vielleicht könnten wir eventuell aufnehmen mit Kamera für Leute, die das lernen möchten, inshallah ta'ala. Aber das vielleicht reicht auch, inshallah. Das hört man gut, inshallah. Ich schreie mehr als genug. Taib. Kommen wir, inshallah ta'ala, zu dieser ersten Sache. Was sind die Erkanul Iman? Heute kommt jeder, schnappt irgendeinen sogenannten Muslim, der von muslimischen Völkern stammt, ein Türke, ein Albaner, ein Tschetschener, ein Afghaner. Glaubst du an Allah? Er sagt, ich glaube an Allah. Okay, sag mir die Erkanul Iman. Was sind die Erkanul Iman? Ja? Jibril alayhi salam sagte zum Propheten alayhi salatu wasalam, ja Muhammad, akhbirni an al-Iman. Berichte mir, was ist Iman? Und der Prophet sallallahu alayhi wasalam sagt, al-Imanu an was ist Iman? Glaubst du? Sagst du, ich glaube. Okay, an was glaubst du? Du sagst, Amen tu billah. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Ich glaube an Allah und an seine Engel und an seine Bücher und an seine Propheten und ich glaube an das jüngste Gericht, den letzten Tag, Tag der Abrechnung und ich glaube an Allahs Qadr, Vorherbestimmung, Allahs Bestimmung, an Allahs Schicksal. Okay? Jeder Muslim glaubt an das. Alle islamischen Gelehrten sind sich einig, wer an einer dieser Sachen nicht glaubt, ist Kafir. Okay? Schnappt ihr irgendeinen Muslim und er wird, die meisten werden ihr das sagen können. Ah. Und dann sagst du, okay, du glaubst an Allah. Wie glaubst du an Allah? Ah. Erster Stelle, Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Stimmt's? Zweite Sache, der Glaube an? An? Seine Engel. Seine. Ha? Der Glaube an? Seine? Oder Gesetze. An? Seine Bücher. Schreiben so Bücher. Ha? Vier. Der Glaube? An seine Propheten oder Gesandten? Gesandten. Okay. Der Glaube an? An das jüngste Gericht. Und Glaube an Vorherbestimmung. Allahs an seine Vorherbestimmung. Die mit diesen super Handys können ein Foto machen. Aber ihr kennt das alle auswendig. Ja? Barakallahu fikum. Alles? Wer kennt das nicht? Die Säulen des Imans. Erkan und Iman. Wer kennt sie nicht? Alle kennen sie. Ich habe gar nicht geguckt. Alles. Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Eins. Zwei. Drei. Und vier. Wer eine dieser Sachen nicht hat, der glaubt nicht an Allah. Okay? So hier. Nur das jetzt. Einmal mehr. Egal. Kannst du mal zusehen. Live zuhören, ne? Alles. Wem gehört dieses Handy? Hier. Yeah. Lass dir das dann später von ihm werden. E-Mail oder wie auch immer. Wer an der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet vier Sachen. Wenn eine Sache fehlt, glaubt derjenige, der glaubt nicht an Allah. Was? Wenn jemanden einer dieser Sachen fehlen, er glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Sache. Al-Imanu bi wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Ja? Was ist Wujud? Ja? Wujud? La. Wujud nicht auf Türkisch, wir reden von Arabisch. Ja? Existenz, wer hat das gesagt? Wujud. Wujud, Wujud. Er existiert, er ist da, Anwesenheit. Aber Wujud in diesem Sinne bedeutet Allahs Existenz. Ja? Glaube. An Allahs Existenz. Schreibt man das so? Ja. Existenz. Glaube an Allahs Existenz. Wieso setzt du dich nicht dort? Da musst du das in das Polnisch. Ich kann nur mal messen. Glaube an Allahs Existenz. Glaubst du an Allah? Du sagst ja. Ich glaube an Allah. Du glaubst, dass es Allah gibt? Das ist nur eine Sache. Derjenige, der nur dran glaubt, dass es Allah gibt, aber diese anderen drei Sachen fehlen ihm, so einer ist ein Kafir. Frage einen Christen, glaubst du an Gott? Er wird sagen, ja. Gibt's Gott? Ja. Frage einen Juden, gibt's Gott? Er wird sagen, ja. Frage einen Indianer, gibt's Gott? Er wird sagen, ja. Wie heißt der? Wie nennen sie? Ja? Nein, Indianer, nicht Indios. Indianer. Manitou. Manitou, das ist irgendeine Gottheit bei ihnen. Ja? Al-Muhim, nicht zurück. Kennst du dich nicht aus? Welchen von Basen? Sind Schikin. Ja. Fragst du Juden und Christen, glaubst du an Gott, sie sagen, wir glauben an Gott. Frag an den Kommunisten, okay? Glaubst du an Gott? Ja? Nein, ich rede nicht von Kommunisten, Aslium-Kommunisten, sondern von tschetschenischen Kommunisten, afghanischen Kommunisten, türkischen Kommunisten, arabischen Kommunisten, bosnischen Kommunisten, albanischen Kommunisten. Bei uns? Kommunisten! Er geht in die Moschee, betet, hat aber rote diese Mitgliedschaftskarte in der kommunistischen Partei. Okay, jetzt gibt es keine Kommunisten mehr, jetzt sind Demokraten, aber den Unterschied gibt es keinen, das ist das Gleiche. Kufrun Billa. Ha? Nur die Namen hat gewechselt. Ah, nur Namen haben sie gewechselt. Morgen werden sie einen neuen Namen geben. Al-Muhim, du glaubst, dass es Allah gibt, subhanahu wa ta'ala. Zweite Sache, Glaube. Okay, das werden wir anders machen. Glaube an Allahs subhanahu wa ta'ala Rububiyyat. Ja, Rububiyyat. Oder Rububiyyat, okay? Auf Arabisches Rububiyyat. Rububiyyat. Rububiyyat. Was? Was ist Allahs Rububiyyat? Rububiyyat kommt von Wort R und B. Rab. Was ist Rab? Der Herr. Der Herrscher, der Gott, okay? Der Herrscher, okay? Rububiyyat ist Allahs subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit. Wir reden jetzt von Tauhid. Ja? Allahs Einzigartigkeit in seiner Herrschaft, subhanahu wa ta'ala. Wir werden die Fenster wieder zumachen können. Weil ich und dieser dort können nicht gleichzeitig reden, sonst gibt es Verwirrung. Rububiyyat. Die zweite Sache, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Ulu. Hier. Und das dritte ist der Glaube an Allah. Al. Asma. Wa. Sifat. Also Allahs Namen. Und Eigenschaften. Okay? Deswegen, derjenige, der sagt, ich glaube an Allah, er glaubt an Allahs Existenz. Er glaubt an Allahs Rububiyyat, er glaubt an Allahs Uluhiyyat und er glaubt an Allahs Al-Asma wa Sifat, an Allahs Namen und Eigenschaften. Allah hat Namen. Hat Allah Namen? Ja. Okay? Hat Allah Eigenschaften? Ja, beschreibt sie im Koran und der Prophet beschreibt sie auch. Wer an einer dieser Sachen nicht glaubt, oder wenn eine dieser Sachen fehlt, der glaubt nicht an Allah. Er glaubt nicht an Allah. Seinen Glauben an Allah, da kann man nicht bestätigen. Kommen wir wieder zurück, Barakallahu fikum. Ar-Rububiyyat. Ar-Rububiyyat, Barakallahu fikum, ist Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit. Wenn wir jetzt reden von diesen drei Sachen, das ist automatisch Tawhid. Okay, und unsere Vorträge samstags um 7:30 sind über Tawhid. Die nächsten paar Monate. Außer vielleicht im Ramadan können wir einen Intensivkurs machen, eine Madrasa, dass wir jeden Tag oder mehrmals die Woche tagsüber, ja, fast ist das ständig zu tun, kannst du nicht tagsüber Bodybuilding gehen oder hast keine Kraft. Okay, ich hoffe in der Zwischenzeit, wenn wir diese Klima machen, damit wir nicht ersticken. Es stimmt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist schon heiß. Ayo, Ar-Rububiyyat, Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit in seiner Herrschaft. In seiner Herrschaft. Oder Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ihn zu einem machst in seinen Taten. Okay? Rububiyyat bedeutet, was bedeutet Rububiyyat? Rububiyyat bedeutet, Allah ist einer, wahid, in seinen, was? Taten, in seinen Taten. Das, was Allah macht, das macht sonst niemand. Zum Beispiel, Al-Khalq, was ist Khalq? Erschaffen. Gibt es jemanden, der schöpfen kann, erschaffen kann außer Allah? Nein. Niemand. Zweite Sache. Al-Mulk. Herrschaft. Herrschaft. Schreibt man so Herrschaft? Ja. Ja. Dritte Sache. Tadbir. Tadbir, Taban. Das, was ist Tadbir? Leiten, lenken, entscheiden. Okay? Tadbir bedeutet lenken und lenken. Hm? Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der das Universum lenkt. Okay? Allah ist derjenige, der alleine entscheidet, was passiert und was geschieht. Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der die Sonne leitet, dass sie vom Osten rauskommt. Und er leitet sie, dass sie in den Westen reingeht. Und er leitet den Mond, dass er sich bewegt. Immer teilweise. Man sieht zuerst nur so einen kleinen Haken. Dann wird er immer größer, bis Vollmond kommt. Allah lenkt die Wolken, dass sie über bestimmtes Land kommen und Regen. Und es regnet mit Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Rabb. Rabb, Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Derjenige, der Koran liest, okay? Derjenige, der Koran liest, derjenige, der Surat al-Fatiha liest, okay? Derjenige, der Dua liest, wird in allen Dua, in allen Ayat, in allen Suren, wird er Tawhid Rububiyya sehen, Tawhid Uluhiyya und Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Zum Beispiel, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Alhamd, Tawhid al-Uluhiyya, Alhamd, gelobt, sei Rabbul Alamin, Rabb, Rabb, Rabbul Alamin. Al-Alamin sind Geschöpfe. Geschöpfe. Manche übersetzen Welten. Okay? Aber die richtige Übersetzung sind Geschöpfe. Ja? Wenn wir sagen Welten, was sind Welten? Schöpfung. Geschöpfe. Allahs Schöpfung. Ja? Was Allah schaffen? Rabb, Rabbul Alamin. Al-Alamin bedeutet allen Geschöpfen. Der Herrscher aller Geschöpfe. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Du sprichst über Allahs Namen. Du nennst ihn mit Ar-Rahman und mit Rahim. Wer ist Ar-Rahman? Allah. Wer ist Ar-Rahim? Allah. Maliki Yawmiddin. Der Malik. Maliki Yawmiddin. Der Herrscher, der König des jüngsten Gerichts. Worüber redest du da? Über Rububiyya, Allahs, er wird herrschen, Yawm al-Qiyamah. Er wird richten. Und dann sagst du, Iyyaka na'budu, wa Iyyaka nasta'in, dann redest du über Uluhiyya. Nur dich beten wir an. Und nur dich bitten wir um Hilfe. Okay? Und so weiter und so weiter. Zum Beispiel, wenn du nach dem Gebet gibt es eine Dua, sie lautet La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Du sagst La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Wahdahu, der Einzige. Du bestätigst Tawhid. Wahdahu, huwa, nur er. Wahdahu, er alleine. Es gibt keinen Gott außer ihn. Ihn einzigen, er ist alleine Gott. La sharika lah. Er hat keinen Partner. Shirk. Scherik, das Gegenteil von Tawhid. Ja? Lehul was? Lehul Mulku. Ihm gehört die Herrschaft. Wo ist sie? Lehul Mulk. Wa lehul Hamd. Alhamd. Deine Ibadah, du tust ihn Lobpreisen. dieser Punkt tut alles verändern. Okay? Lahu al-Mulku wa lahu al-Hamdu wa huwa ala kulli shayin kadir. Was ist huwa ala kulli shayin kadir? Kadir ala kulli shayin. Wohin gehört das? Erste. Wa huwa ala kulli shayin kadir. Wa huwa ala kulli shayin kadir. Das sind seine Eigenschaften. Allahs Eigenschaft ist welche? Huwa ala kulli shayin kadir. Er ist in der Lage, alles zu machen, zu tun. Qadir bedeutet Kudra. Qadir, Kudra bedeutet Möglichkeit. Okay? Wenn ich dich frage, ente Qadir und Allah, kannst du es machen? Hast du die Möglichkeit, hast du die Kraft dazu? Ja? Was haben wir gelernt über die Eigenschaft, die Säulen des Gebetes? Wir haben gesagt, dass der Qiyam für wen? Wer die Kudra hat zu stehen. Er hat die Kraft, die Kudra, die Möglichkeit zu stehen. Er ist derjenige, der in der Lage ist, alles zu tun. Und es gibt niemanden außer Allah, der diese Eigenschaft besteht. Wer hat die Eigenschaft? Er ist in der Lage, alles zu tun. Gibt es jemanden, der außer Allah, der alles tun kann? Gibt es jemanden? Tawhid. Allah ist Wahid. Tawhid bedeutet, entdecke alle Schein Wahiden. Ja? Dass du eine Sache einzigartig erklärst, dass Allah einer ist. In was ist Allah einer? Was ist die Definition von Tawhid eigentlich? Ifradullahi bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dass du Allah zum einen erklärst in seiner Rububiyyah, in seiner Uluhiyyah und in seinen Namen und Eigenschaften. Tawhid bedeutet gleich Glaube an Allah. Und Glaube an Allah bedeutet gleich Tawhid. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Allah, er kennt sich aber mit Tawhid nicht, dass er lügt. Okay? Entweder lügt er absichtlich oder er lügt unabsichtlich. Er glaubt, er denkt, aber er ist ein Jahil, Barakallahu fikum. Ayo. Was sind... Allah ist einer in seinen Taten. Seine Taten, subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel, das sind nur Beispiele. Schöpfung, die Herrschaft, lenken, entscheiden, leiten. Recht leiten. Recht leiten, natürlich. Recht leiten kann man auch dazu schreiben. Was noch? Aufbestellen. Versorgung. Aus den Lebendigen. Sterben lassen mit den Toten. Aywa, barakallahu fikum. Zum Leben erwecken. Heilen. Den Tod geben. Allah ist der, der den Tod gibt. Heilen. Was noch? Versorgung. Versorgen. Rizq. Barakallahu fik. Nur Allah ist der Versorger. Hukum. Al-Hukum. Al-Hukum. Al-Tashri'a. Was ist Tashri'a? Gesetzgeber. Da wollte ich euch haben. Okay? Das ist einer von vielen Eigenschaften. Aber diese Eigenschaft führt dazu, wenn man sie Allah nicht einzig und allein... Was habe ich geschrieben? Gesetz. Gesetze. Diese eine Eigenschaft führt dazu, dass die ganze Rububiyyah ungültig ist. Wenn du sagst, es gibt jemand anderen, er darf auch Gesetze machen. Es gibt jemand anderen, er darf sagen, das ist halal, das ist haram, schwul sein ist erlaubt, gesetzlich. Gesetzlich ist es nicht erlaubt, weil Allah ist der Gesetzgeber. Dass man eine außereheliche Beziehungen eingeht. Ja? Körperliche Beziehungen. Ich will es nicht zeichnen. Gibt's, ist das erlaubt? Bei den Kuffar ist Sina erlaubt heutzutage? Alles. Alles ist erlaubt. Es ist verboten nur, was dem Tagut, der ihn akzeptiert hat als seine Gottheit. Allah ist Rabb. Rabbul Alemin. Die Kuffar haben das nicht akzeptiert. Und haben sich was angenommen? Erbab. Malesch. Was sind Erbab? Mehrzahl von Rab, Götter, Herrscher. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Juden und Christen? Ittachadu Erbaben. Allah sagt über Juden und Christen, Ittachadu Erbaben. Sie haben Götter, Herrscher. Ittachadu Erbaben min dunillah. Sie haben sich Herrscher und Götter genommen? Neben Allah, außer Allah. Allah ist ein Gott. Allah ist ein Herrscher. Aber sie haben auch andere Götter genommen, min dunillah, Erbaben. Ittachadu welche Erbab? Ittachadu ahbarahum wa ruhbanahum Erbaben min dunillah. Wal Masih Isa ibn Maryam. Sie haben sich ihre Mönche und ihre Priester, sag ihre Politiker und ihre Abgeordneten und ihre Präsidenten und ihren Könige und ihre Ministerpräsidenten und ihre Premierminister, ittachaduhum, was? Erbaben als Götter, min dunillah, außer Allah. Wal Masih ibn Maryam und Jesus, den Sohn von Maria. Wal Masih Isa ibn Maryam. Wal Masih Isa ibn Maryam. Und Jesus, den Sohn von Maria, haben sie auch als einen Rab, als einen Gott außer Allah genommen. Hat alleine das alles befohlen? Nein. Diese ganzen Präsident Fulani, Minister Fulani, Priester Fulani, der verfluchte Papst Fulani, der verfluchte Shaitan Fulani. Ja? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Ihnen wurde aber nichts vorgeschrieben, befohlen, außer, dass sie den einen Gott subhanahu wa ta'ala anbeten, den einen einzigen. Und nicht das. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. La ilaha illa huwa, subhanahu amma yushrikun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keinen Gott außer ihn, gepriesen sei er und weit entfernt von dem, was die Mushrikin ihm zuschreiben. La'anahumullah. Habt ihr das verstanden? Allahs Einzigkeit in seinen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ela lehul khalq wal amr. Was bedeutet Allah lahul khalq wal amr? Verfügt er nicht über die Schöpfung und das Befehl? Ist Allah nicht derjenige, der schöpft, der erschafft und Befehle erteilt? Al-Amr, Befehl. Allah subhanahu wa ta'ala, also als Erklärung, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Was bedeutet das? Genau, Allah gehört die Herrschaft. Walillahi al-mulku, mulku al-samawati wal-ard. Walillahi mulku al-samawati wal-ard. Allah gehört, besitzt. Allah besitzt die Herrschaft, der Himmel Mehrzahl. Das Himmel ist Einzahl, gell? Der Himmel. Und die Mehrzahl ist der Himmel auch? Die Himmel. So, mashallah. Ein Afghaner kann Deutsch. Allah subhanahu wa ta'ala gehört die Herrschaft im Himmel und auf der Erde. Wer hat diese Eigenschaft außer Allah? Dass er über die ganzen Himmel herrscht und über die Welten herrscht. Ja? Niemand. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er beschert sich selbst, أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعْ وَالْأَبْصَارِ. Ist es nicht er, Allah subhanahu wa ta'ala, der das Gehör besitzt und Absar, Allah besitzt, was? Die Sicht über alles. Und die? Allwissen. Er sieht alles und er hört alles. Er sieht deine Blicke. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Manche Muslime sind so paranoid geworden, die haben solche große Angst vor Kuffar, dass sie glauben, der Kafir sieht alles, was er macht. Und hört alles, was er macht. Okay? Wenn er sogar sein Amt verliert, er glaubt, das wird bei denen in Pentagon aufgezeichnet. Er hat um 14 Uhr sein Wudu-Abdes verloren, er hat es in den Wind gelassen. Ja. wird von irgendeinem CIA-Agenten aufgeschrieben. Um 14.45 Uhr hat er einen fahren lassen, hat alles verloren. Ja, es gibt leider solche, die haben solche Angst vor Kuffar. Er glaubt, der Kafir sieht ihn und hört ihn. Und wohin führt diese Paranoia? Die führt dazu, dass du Allah vergisst. Dass du Allah vergisst. Und was geschieht dann? Nesullahe fa'ansahum anfusahum. Die haben Allah vergessen. Das hat dazu geführt, dass Allah sie vergisst. Er hat sie dazu geführt, dass sie sich selbst vergessen. Okay? Abdurrahman, beschreibe mir einen Menschen, wie sieht ein Mensch, der sich selbst vergessen hat? Aha. Wie sieht er aus? Hoffnungslos. Er hat sich selbst vergessen. Im wahrsten Sinne, er hat seine Hygiene vergessen. Zum Beispiel, er kommt raus, wahrscheinlich hat er noch immer die Zahnbürste in dem Mund. Seh, du hast deine Zahnbürste im Mund vergessen. Hallo. Er ist ein verlorener Fall. Ein Zombie. Wallahi. Der hat Allah vergessen. Er weiß nicht, wo er ist. Er hat sich selbst verloren. Er ist selbst verloren. Er weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Nichts. So sind die meisten sogenannten Muslime. Ja? So sind die meisten. Die Allahs. Der hat sich er weiß gar nicht, was mit ihm ist, wohin er geht, was er geht, was sind die Ziele deines Lebens. Er wird dir schon Ziele erwähnen. Aber das ist überhaupt kein Ziel. Das ist alles, das sind nur Esbab. Ja? Das sind keine Ziele, sondern das sind Menschen. Ein anderes Wort für Sebab. Das sind nur Hilfsmittel, Mittel. Das sind nur Mittel. Ja? Aber keine Ziele. Dass du jetzt Gymnasium machst, ist das ein Ziel? Nein, das ist nur ein Mittel. Du machst Gymnasium fertig, hast dann später etwas in der Hand, was dir eventuell in der Zukunft in Shalat Allah helfen wird. Ja? Dass du jetzt Koran auswendig lernst, ist das ein Ziel? Nein, das ist ein Mittel. Du lernst Koran auswendig, damit du dann später, damit du etwas hast. Weil wenn du Koran nicht kennst, kennst dich nicht null aus. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wallahi, damit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, genügt ja. Ich sage nicht, man muss nicht Arabisch lernen. Aber dass du Koran in deiner Sprache liest, wirst du Allah kennenlernen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Allah beschreibt sich ständig, sein Wesen, der Baraka wa ta'ala, seine Taten, die Verpflichtungen der Menschen ihm gegenüber. Und dazu kommen wir, inshallah ta'ala, wenn wir über die Uluhiyah sprechen. Und also wir sind noch nicht fertig mit der Aya. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Und derjenige, der das Lebendige aus dem Toten hervorbringt und rausholt und das Tote das Tote aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten. Zum Beispiel, es ist etwas, es ist nichts. Allah holt ein Leben daraus. Okay? Und jemand lebt, Allah macht daraus was? Nichts. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Aywa. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Und derjenige, der alles lenkt, alles entscheidet, alles leitet, wie er möchte. Ja? Ist das nicht Allah subhanahu wa ta'ala? فَسَيَكُولُونَ Allah. Sie werden was sagen? Wenn man sie fragt, ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der alles sieht und alles hört? Ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der das Leben gibt und den Tod gibt? Ist Allah nicht der, der mit allem lenkt, mit dem Universum lenkt? فَسَيَكُولُونَ Allah. Sie werden bestimmt sagen, und sie werden bestätigen, ja, es ist Allah. Ja? Bestätigen die sogenannten Muslime das heute? Ja? Reicht das aber, dass sie Muslime sind? Nein. Weil sie haben nur eine Sache, die zweite und die erste natürlich. Jetzt kommen wir zur dritten und vierten mit Allahs Tabaraka Ta'ala Erlaubnis. Ayo. Was haben wir gesagt? Ifradullahi Azza wa Jal bi'af'alihi. Rububiyya, also die zweite Sache. Du glaubst, dass Allah der Einzige ist in seinen Taten. Die Taten, die er begeht, Allah ist einzig. Und alleine keiner kann das machen, was er macht. Wie zum Beispiel Al-Khalq. Was ist Al-Khalq? Schöpfung. Wal-Rizq. Versorgung. Wal-Ihya. Das Leben. Das Leben geben, zum Leben erwecken. والإماتة Tod geben وإنزال المطر Regen geben تبارك وتعالى وإنبات الشجر Bäume wachsen lassen und so weiter und so weiter. Ja? Glaubt ihr an das? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das war die erste Sache, die zweite Sache. Ja? Habt ihr das verstanden? Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit, gell? 20 Minuten. 20 Minuten, Alhamdulillah. Okay, habt ihr das verstanden? Okay, Alhamdulillah. Ja, Suleiman, haben wir dieses Buch auf Deutsch? Oder nur auf Arabisch gibt es, ja? Khair, kein Problem. Habt ihr das? Dritte Sache. Der Glaube, also wenn derjenige, der sagt, ich glaube an Allah, das bedeutet, er glaubt an Allahs Existenz. Allah existiert. Dann Allahs Rububiyyah. Er glaubt an Allahs Rububiyyah. Wir haben jetzt gerade erklärt, was das ist. Derjenige, der sagt, ich glaube an Allah, an dritter Stelle glaubt er an Allahs Uluhiyyah. Uluhiyyah, das Wort Al-Uluhiyyah. Al-U-Lu-Hiyyah. Ja? Okay, eigentlich schreibt man Uluhiyyah so, ja? Stimmt's? Mit U. Uluhiyyah. Uluhiyyah kommt von dem Wort La ilaha illallah. Ilah. Ja? Uluhiyyah. Ja? Was ist Al-Ilah, ja? Walid? Ilah? Ja. Allah? La. Es gibt ja Gott. Al-Ilah. Also Allah. Al-Ilah. Was bedeutet denn Allah? Es gibt nichts. Es gibt nicht jemanden anderen. Wir reden nicht der Allah, sondern nur Allah. Das, was angebetet wird. Anbetung. Das, was angebetet wird. Allah. Okay? Wenn du sagst, La ilaha, das bedeutet, du bestätigst, niemand wird angebetet. Außer Allah. Allah, außer Allah wird angebetet. Okay? Uluhiyyah ist Allah subhanahu wa ta'ala. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية بألوهيته dass du Allah سبحانه وتعالى zu dem einzigen erklärst der angebetet wird der ist der einzige der die Uluhiyyah verdient was ist Uluhiyyah? Oh, das ist ein Ubudiyya. Was ist Ubudiyya? Ibadah. Ibadah sind alle Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit ihnen zufrieden ist. Und dazu gehören alle Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Und wenn wir sagen, Allah hat Taten vorgeschrieben, dann bedeutet, diese Taten sind entweder Wajib oder Mustahab. Entweder sind sie Pflicht oder sind sie erwünschenswert. Barakallahu fikum. Was ist Pflicht zum Beispiel? Was hat Allah befohlen? Gebet. Okay, und was noch? Faste. Und was noch? Hajj, wenn man die Möglichkeit hat. Und was noch? Wir reden von Sachen, die Allah befohlen hat und sie sind wajib. Wir reden nicht von Sachen, die Allah vorgeschrieben hat und sie sind erwünschenswert. Wo gehört Dschihad fi sabilillah? Zu den Sachen, die Allah befohlen hat. Und nicht zu denen, die... Barakallahu fikum. Al-Uluhiyyah ist... Huwa ifradullahi azza wa jal bi af'al al-ibad. Wir haben bei Rububiyyah gesagt, Rububiyyah bedeutet Allahs Einzigartigkeit in seinen Taten. Okay? Und Tawhid al-Uluhiyyah bedeutet Allahs Einzigartigkeit Allahs in den Taten der Menschen, Ibada oder der Geschöpfe. Huh? Es geht wieder um die Taten, Allahu Akbar. Stimmt's? Tawhid al-Uluhiyya bedeutet Allahs Einzigartigkeit in den Taten, Ibadat seiner Diener. Allah ist der Einzige in deinen Ibadat, deine Ibadat, den du widmest, deine Taten, die du machst. Taten sind Ibadat. Oder nicht? Was ist Ibadat, haben wir jetzt gerade gesagt. Ibadat, was ist die Definition von Ibadat? Kullu amalin yuhibbuhu Allah. Jede Tat, die Allah liebt. Und ist damit zufrieden. Egal, ob es eine Aussage ist, oder eine Tat mit dem Körper, oder eine Tat des Herzens. Alles, was Allah liebt von den Taten, ist Ibadah. Und jede dieser Ibadah, jede dieser Taten, tust du wem widmen? Einzig und alleine? Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bi af'al al-ibad. Und die Beispiele dafür sind الصلاة والصيام والحج والتوكل والنذر والخوف والرجاء والمهبة وغير ذلك. Wie viele, was für Taten haben wir jetzt gerade erwähnt? Angst, Liebe. Nein, nein, von Anfang. Das Gebet, Fasten, Hajj, das sind Taten des Körpers. Okay? Dann Liebe, Angst, sich auf Allah verlassen, auf Allah vertrauen. Das sind Taten des Herzens. All das wird nur Allah und für Allah gemacht. Stimmt's? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tawhid al-Uluhiyya bedeutet, Allah ist der Einzige in seiner Uluhiyya. In seiner Anbetungswürdigkeit. Das schreiben wir noch dazu. Allah, Tawhid al-Uluhiyya bedeutet, Allah ist der Einzige, ist der Einzige in seiner, merkt euch, dieser Satz gefällt mir, ist der Einzige in seiner Anbetungswürdigkeit. Ifradullahi bil-Ibadah. Ifradullahi bil-Ibadah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir erwähnen einige Ayat. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Das bedeutet, ich habe die, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, ich habe die Jinn nicht erschaffen, die Dämonen, die Jinn, وَالْإِنسَ und die Menschen, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, außer dass sie mich anbeten, Ibadah, لِيَعْبُدُونَ. Wie nennt man einen, der Allah anbetet? Abid. Okay? Was haben wir gesagt? Was ist Anbetungswürdigkeit oder gottesdienstliche Handlungen? Ibadah. Einen, der diese Ibadat verrichtet, er ist ein Abid. Und der angebetet wird, ist ein Ma'bud. Was ist die Wurzel von allen diesen Wörtern? Ein, Be und Buchstabe D. Ja? Allah ist der einzige Ma'bud. Deswegen derjenige, der sagt, La ilaha illa Allah. Das bedeutet, La ma'bude bihaqin illa Allah. Es gibt keinen Ma'bud. Anbetungswürdigen, niemand, Ilah, Ma'bud, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, kann man die Ayat dazu schreiben? Wer möchte, er wird sie schon schreiben, inshallah ta'ala. Ayo, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Allah befehlt zwei Sachen. Wa'budu Allah وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. إله ist gekommen, Nekira, ohne Alif wal-Lam. Wenn wir sagen würden, La ilahe, Ilah ist ohne, was ist Alif wal-Lam? Al. Artikel. Wenn wir sagen würden, Al. Ilah. Was ist das, ein Ilah? Allah. Nur Allah ist Ilah. Okay? Wenn wir aber sagen, Ilah ohne Alif und Lam, dann ist das... Das ist eine falsche Gottheit. Irgendeine Gottheit, die die Leute oder jemand oder irgendwas, ein Stein oder ein Grab oder eine Statue oder ein Baum oder irgendwas anderes, den die Menschen göttliche Eigenschaften zuschreiben. Hm? La ilaha, so etwas gibt es nicht. Wir sagen wir das nicht? Ja? Es gibt so etwas nicht, solche falschen Gottheiten. Es gibt keine Gottheiten. Niemand kann man anbeten. Illallah, außer Allah. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah, betet Allah an, wa la tushriku bihi shay'a, und tut ihm nichts beigesellen. In was beigesellen? Keine Götter. Schaut, Allah sagt, wa'budu Allah, wa la Tushriku bihi shay'a. Allah sagt, wa'budullaha, betet Allah an. Das ist ein Befehl. Der erste Teil der Ayah. Wenn ihr das versteht, habt ihr, inshallah, alles verstanden. Shaban. Ja, ich höre zu. Wa'budullaha, betet Allah an. Okay? Befehl. Wala und Wala bedeutet nichts. Das ist ein Verbot. Das ist ein Befehl und das ist ein Verbot. Wala tushriku bihi shay'a, und tut ihm keine Partner beigesellen. Partner in was? In? Ibada. Tut ihm keine Partner beigesellen in Ibada. Weil niemand wird sagen, Allah, es gibt jemanden, der ist für zuständig dafür, dass die Pflanzen wachsen. Er ist, mit seiner Erlaubnis kommt die Sonne vom Osten und geht in den Westen wieder ein. Oder dass es regnet. Oder er hat die Sonne erschaffen oder er hat den Mond erschaffen. Ein Normaler wird so etwas nie sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit den Muschrikin in Mekka nicht geschritten wegen Tauhid der Rububiyyah. Die Muschrikin in Mekka haben alle bestätigt, dass sie an Allah glauben. Aber an das glauben. An Allahs Rububiyyah, die Kuffar in Mekka, gegen die der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jihad geführt hat, die ihn aus Mekka vertrieben haben. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit ihnen gekämpft und gestritten, nicht wegen Rububiyyah. Sie haben die Rububiyyah bestätigt. Alle Muschrikin haben gesagt, Allah ist Gott, Allah hat erschaffen, Allah gibt Rizq, Allah ist... Aber sie haben in der Uluhiyyah was gemacht? Sie haben andere, die haben andere Gottheiten, Allah subhanahu wa ta'ala, beigesetzt. Ashraku billahi ma lem yunazil bihi alayhim sultana. Sie haben Allah Gottheiten beigesellt, falsche Gottheiten beigesellt, über die Allah subhanahu wa ta'ala nichts gesagt hat, nichts offenbart hat. Ja? Deswegen, wenn die Christen sagen, Jesus ist Sohn Gottes oder Gott ist einer von drei, was hat uns Allah beigebracht, dass wir ihnen sagen, Kul hatu burhanakum in kuntum salikin. Bringt die Beweise, wenn ihr die Wahrheit spricht, ihr Lügner. Versteht ihr das, was ich La'natullahi al-kafirin. Alhamdulillah, das habt ihr verstanden. Haben wir was vergessen? Aywas. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Tawhid al-Uluhiyyah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ. Und wir haben keinen der Propheten. Oder wa ma arsalna min qablika min rasulin. Jeden Propheten, den wir vor dir geschickt haben. Oder wir haben keinen Propheten vor dir geschickt, dass wir ihm nicht offenbart haben. Ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Wir haben ihn offenbart. Jeden Propheten, den wir vor dir geschickt haben, haben wir offenbart. Es gibt keinen Gott außer mir. Fa'budun. Deswegen betet mich an. Nur mich an. Allah hat allen Propheten. Welcher ist der erste Prophet? Adam. Nein. Gesandter. Rasul und Nabi. Nuh alayhi salam. In der Zeit von Adam, zwischen Adam und Nuh, gab es keinen Schirk. Welcher Prophet war zwischen Adam und Nuh? Idris. Idris, alaihissalam. Zwischen Adam und Nuh gab es keinen Schirk. Alle Menschen auf der Welt haben nur einen Gott angebetet. In der Zeit von Nuh haben die Leute begonnen, falsche Gottheiten zu erfinden, Statuen und so weiter und so weiter. Hm? Von Nuh alaihissalam bis Muhammad alaihissalatu wassalam sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون. Und wir haben keinen der Propheten, jeden Propheten, den wir vorher geschickt haben, Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa, Isa, allen haben wir offenbart, dass es keinen Gott gibt außer mir. Allah sagt, es gibt keinen Gott außer ihn. Fa'budun, deswegen betet ihn an. Ha? Verstehst du das, Barakallahu'alaikum? Inshallah, das ist, ich bitte Allah, dass wir das richtig verstehen, inshallah ta'ala. Weil derjenige, der es nicht versteht, das heißt, er wird keinen Fünfer bekommen, er bekommt Watschen. Allah, was da? Fünfer ist das Mindeste. Na, wa yasabillah. Wer, der Tawhid nicht kennt, er kommt in Jahannam und kommt nie wieder raus. Wa yasabillah. Möge Allah uns davor bewahren. Shabab, wer Koran liest, wird den Tawhid inshallah ta'ala lernen. Okay? Ha? Inshallah ta'ala. Allah beschreibt diese Sachen präzise. Aywa. Was? Nicht so wichtig. Wo warst du 1,5 Stunden? Achso, dir ist es jetzt aufgefallen. Weißt du was? Ich werde das für dich machen. Okay? Schade. Shabab, ich glaube, das ist richtig. Vorhin haben wir eine Sache erwähnt über Tawhid al-Rububiyya. Was war das vorhin? Hakimiyya, aywa. Allah ist der Gesetzgeber. Was ist Uluhiyya also in dieser Eigenschaft oder in dieser Tat Allahs? Allah ist der Gesetzgeber. Was wäre dann die Ibada in Bezug auf diese Tat Gottes? Al-Uluhiyya sind unsere Taten gegenüber Allah, subhanahu Allah gegenüber. Unsere Taten, die wir Allah widmen, das nennt man Uluhiyya. Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Uluhiyya ist Tawhid al-Ibada. Merkt euch das. Okay? In Bezug auf Hakimiyya, dass Allah der Gesetzgeber ist. Was ist dann unsere Ibada in Bezug auf das? Was? Dass wir seine Gesetze befolgen. Dass wir seine Gesetze akzeptieren, nur seine Gesetze nehmen als? Wajib. Als Gesetze. Zum Leben. Die wir befolgen. Und Gesetze, die unter uns richten und die Problematiken lösen. Ein anderes Gesetz kann das nicht machen. Und wir akzeptieren es auch nicht. Wenn du es akzeptierst, außer das Gesetz Gottes, das bedeutet, du hast einen anderen Gott außer Allah akzeptiert. Du hast das Recht einem anderen gegeben. Ha? Allah, du sagst, ich will nicht, dass Koran und Sunna richtet, wir gehen zu einem Tahut. Wir gehen zu Ka'b al-Mashraf. Ka'b al-Mashraf. Soll sich schon richten. Atatürk soll richten, dieser Kafir. Ja? Atashir. Oder irgendein anderer Kafir. Egal welcher, der nicht mit Scharia regiert. Ja? Barakallahu. Was ist los? Halas. Ich bin am Ende. Und wir sind am Ende. Auf jeden Fall, eine Sache ist uns geblieben, der vierte Punkt. Ja? Über diesen vierten Punkt reden wir in Shalotera nächsten Samstag 7:30. Bitte, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns bei diesem Projekt unterstützt, der Barik wa ta'ala. Amen. Amen. Bekommen wir die Tests? Ja, gleich inshallah. Ah, Allah, gib mir schon mal die Tests.